Erstens die Urevangeliumshypothese. Es wurde darauf hingewiesen, dass literarische Verwandtschaft von Schriftwerken durch die Annahme erklärt werden kann, ihre Verfasser hätten unabhängig voneinander eine schon existierende Quelle mehr oder weniger treu abgeschrieben. Eine derartige Möglichkeit in Bezug auf die Synoptiker Matthäus, Markus und Lukas erwog zuerst Lessing. Er gelangte dabei zu der Hypothese eines vor den Synoptikern bereits existierenden Urevangeliums unbekannter Herkunft, das hebräisch abgefasst gewesen sei. Die Evangelien des Matthäus, Markus und Lukas seien nichts anderes als die teils übereinstimmend, teils verschieden ausgefallenen Übersetzungen dieser verschollenen alten Vorlage ins Griechische. Die noch fehlende wissenschaftliche Begründung dieser Urevangeliumshypothese versuchte dann J.G. Eichhorn. Aber unter seinen Händen nahm die Hypothese schon eine recht komplizierte Gestalt an. Die Urschrift soll nämlich in drei verschiedenen Bearbeitungen umgelaufen und von den synoptischen Verfassern sogar erst in der Form von zwei weiteren Rezensionen benutzt worden sein. So hat sich unversehens das reine Urevangelium in mehrere lediglich gedanklich erschlossene Exemplare verwandelt. Doch auch diese Zerspaltung geschah nicht aus Willkür. Eichhorn musste so viele Rezensionen der angeblichen Urschrift in die Rechnung einstellen, um überhaupt gewisse literarische Erscheinungen in den synoptischen Evangelien irgendwie deuten zu können. Man erkennt hieraus gleich am Anfang, wie furchtbar schwierig es ist, eine ebenso einleuchtende wie einfache Lösung zu finden. Eichhorns Versuch befriedigte schon damals niemanden, weil er mit zu vielen Unbekannten, nur hypothetisch Erschlossenem operierte. Unbegreiflich wäre auch, wie die vielen, für die ersten Christen so wertvollen Urschriften schon so kurze Zeit nach ihrem Entstehen spurlos hätten verschwinden können. Als eine Abwandlung der reinen Urevangeliumshypothese erweist sich die Diegesenhypothese Schleiermachers 1817. Nicht eine Urschrift mit ihren etwaigen Bearbeitungen, sondern von vornherein viele, unabhängig voneinander entstandene, schriftliche Einzelaufzeichnungen oder fragmentarische Erinnerungsblätter, Diegesen, sollen den drei Synoptikern als Vorlagen gedient haben. Auch die Unhaltbarkeit dieser fliegenden Blätterhypothese wird sehr bald offenbar, wenn man sie im Einzelnen praktisch anwenden will. Besonders das Zustandekommen des in den drei ersten Evangelien vorliegenden, im Wesentlichen gleichen Grundrisses des Lebens Jesu bleibt auf diese Weise unerklärbar. Zweitens, die mündliche Traditionshypothese hat mit der vorherigen gleichsam das methodische Gerippe gemein. Während bisher stillschweigend vorausgesetzt wurde, dass ein Urevangelium existierte, das in schriftlicher Gestalt fixiert gewesen war, glauben die Vertreter der Traditionshypothese, ein mündliches Urevangelium annehmen zu müssen. Herder gebührt das Verdienst, zum ersten Male auf die mündliche Überlieferung, die Tradition, als Grund und Vorlage der Evangelien aufmerksam gemacht zu haben. J.C.L. Gieseler unterzog sich 1818 der Aufgabe, diese Theorie weiter auszubauen, deren Grundgedanken kurz folgende sind. Da die Urapostel und ersten Christen bei der Predigt und Mission immer wieder gezwungen wurden, vom Leben Jesu und seiner Lehre zu erzählen, so entstand bald eine mündliche, feste Form des Erzählten, sozusagen ein ungeschriebenes Urevangelium. Als sich dann das Bedürfnis geltend machte, die mündliche Traditionsmasse schriftlich zu fixieren, begaben sich drei Verfasser unabhängig voneinander an diese Arbeit, und so entstanden die Evangelien des Matthäus, Markus und Lukas. Die Lösung des synoptischen Rätsels scheint also gefunden, doch dass der Schein auch hier trügt, stellt sich nur zu bald heraus. Man müsste nämlich das Vorhandensein von förmlichen Memorieranstalten bei den Urchristen voraussetzen, um es glaubhaft zu finden, dass das mündliche Urevangelium nach Inhalt und Grundriss eine so ungemein starre Form angenommen habe, wie sie zu fordern wäre, um die bis in den letzten und feinsten Wortlaut gehende Übereinstimmung der drei synoptischen Evangelien zu ermöglichen. Das Predigen müsste zum Teil darin bestanden haben, jede einzelne Erzählung von Jesus immer wieder mit genau denselben Worten herzusagen. Und solche starre Gleichförmigkeit müsste sich schon ein Jahrzehnt nach Jesu Tode unter den Christen weitgehend eingebürgert haben. Je mehr der Kritiker aber, um die Übereinstimmung der Synoptiker zu erklären, das frühe Starrwerden des mündlichen Erzählungsgutes betont, desto mehr verbaut er sich selbst den Weg zu begreifen, woher denn nun die große Verschiedenheit der drei ersten Evangelien rühren kann. Eins schließt ja das andere aus. An dieser Klippe scheitern natürlich auch einige neuere Forscher, die die Traditionshypothese in irgendwie modifizierten Formen wieder aufgewärmt haben. Ein nicht zu übersehendes Hindernis hat ihnen sogar der Evangelist Lukas selbst in den Weg gelegt. Dieser erwähnt in der Vorrede seines Evangeliums ausdrücklich viele schriftliche Evangelien, die zu seiner Zeit angeblich bereits existierten. Von einem mündlichen Urevangelium als starre Überlieferungseinheit gibt er keine Kunde. Für die Leser ist es jetzt auch eine Erinnerung an das Kapitel des zweiten Teiles über die epidemische Gedächtnisschwäche bei den ersten Christen am Platze. Hier mussten wir uns mit der ungeheuerlichen Tatsache auseinandersetzen, dass die Apostel sich sogar über die allerwichtigsten Begebenheiten aus dem Leben Jesu verschieden erinnerten. Wie reimt sich mit solcher flüssigen Tradition, mit solchem verschwommenen Gedächtnisinhalt die Annahme eines fest fixierten, also inhaltlich und formal eindeutigen mündlichen Urevangeliums?